الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله سس على بامس من هاتسجن الله زيجن من هايلم من هاتسجكايت زنوت البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir möchten uns heute über einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam unterhalten, der von großer Bedeutung ist, sodass ihn sowohl al-Bukhari als Muslim herausgegeben haben, beliefert haben, als auch später Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala in sein Werk Riyad al-Salihin aufgenommen hat. Dieser Hadith wird überliefert von Al-Ahnath ibn Qais rahimahullah ta'ala. Er sagte, ich bin eines Tages losgezogen, um Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu zu unterstützen. Es gab einen Konflikt und er sagt, unterwegs traf ich dann Abu Bakr radiallahu anhu. Abu Bakr ist ebenfalls ein Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, Abu Bakr sagte dann zu mir, wohin des Weges? Ich sagte, ich bin auf dem Weg zu Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu und ich möchte ihn im Kampf unterstützen. Und daraufhin sagte Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, kehre zurück nach Hause, denn ich habe den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen hören, wenn zwei Muslime aufeinander mit ihren Schwertern losgehen, dann ist sowohl der Getötete als auch der Mörder, beide sind in der Hölle. Daraufhin sagte ich, O Gesandter Allahs, die Sache mit dem Mörder ist klar und einsichtig, aber warum geht auch der Ermordete in die Hölle? Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, weil er darauf aus war, seinen Bruder zu töten. Weil er darauf aus war, seinen Gefährten umzubringen. Dieser Hadith bei Bukhari und bei Imam Muslim. Uns geht es zu Beginn einmal, ein paar Worte wollen wir verlieren über Abu Bakr radiallahu ta'ala, bevor wir über den eigentlichen Hadith sprechen. Abu Bakr, er kommt aus dem arabischen Stamm Thaqif, der in der Stadt Ta'if in der Nähe von Mekka besiedelt war. Er ist ein Maula des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Maula hat verschiedene Bedeutungen und bedeutet hier in diesem Zusammenhang, er ist einer derjenigen Sklaven, die durch den Propheten sallallahu alaihi wasallam freigelassen wurden. Das heißt, wenn ein Islam jemand einen Menschen freilässt, ihm die Freiheit schenkt, das ist eine Wohltat und dafür nennt man diesen Sklaven dann der ehemalige, dann nennt man einen Maula für einen selbst und es gibt bestimmte Regelungen, die sich daraus ergeben. Wie dem auch sei, Ibn Sayyid al-Nas erwähnte in einem Buch über die Biografie, unter anderem die Biografie des Propheten sallallahu alaihi wasallam, erwähnte die Maulas des Propheten sallallahu alaihi wasallam namentlich. Und er erwähnte, liebe Geschwister, 70 Männer beim Namen. 70 Männern beim Namen. Das heißt, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, liebe Geschwister, wird irgendjemand imstande sein, ihn zu überholen, wenn es um Großzügigkeit geht? Gibt es irgendjemanden, der ihn überholen könnte, wenn es darum geht, anderen Menschen die Freiheit im wahrsten Sinn des Wortes zu schenken? Ich glaube, diese Sache wird niemals jemand überholen können. Das sind die Männer. 70 beim Namen und 15 Frauen erwähnt er ebenfalls namentlich. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn mehr belohnen, als er jeden anderen Propheten belohnen wird, der jemals zu einer Gesellschaft entsandt worden ist. Zu seinen Vorzüglichkeit, zu seinen Errungenschaften gehört es, dass er genannt worden ist als Taliqullah und Taliq des Gesandten. Taliq ist jemand, der freigelassen worden ist. Aber er wurde hier nicht freigelassen von irgendjemandem, sondern von Allah subhanahu wa ta'ala selbst. Deswegen ist er der Freigelassene Allahs und der Freigelassene des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam. Und der Grund dafür ist, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam im 8. Jahr Ta'if umzingelt hat, er wollte Ta'if einnehmen und befreien von dem Schirk, in dem sie sich befanden. Als er sie umzingelt hatte, die Stadt, ist Abu Bakr radiallahu anhu als Sklave geflohen, von seinem Sklavenherrn geflohen, zu den Muslimen, weil er eben den Islam annehmen wollte. Er wollte nicht ein Sklave eines Menschen sein, er wollte ein Sklave Allahs sein, subhanahu wa ta'ala. Und er kam dann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Thaqif, das heißt der Stamm aus Ta'if, die sind dann zum Propheten gegangen sallallahu alaihi wasallam und haben ihn um drei Dinge gebeten. Sie haben ihm gesagt, erst oh Gesandter, also bitten dich um drei Dinge. Erstens, also das war offensichtlich, nachdem sie den Islam dann angenommen haben, ja, also ist ein Da haben sie zu ihm gesagt, O Gesandter Allahs, erstens, wir befinden uns in einer Ortschaft, die ist relativ kalt. Und Ta'if, wisst ihr, liegt ungefähr 1200 Meter über dem Meeresspiegel. Und deswegen haben sie gesagt, bei uns ist kalt, kannst du uns nicht die Sache mit dem Wudu ein bisschen erleichtern. Entweder sie wollten, dass der Wudu für sie wegfällt, oder sie wollten, dass sie statt Wudu, dass sie dann Tayammum machen dürften. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es ihnen nicht erlaubt und hat ihnen anbefohlen, sie müssen den Wudu vollziehen. Und das zeigt auch, dass unsere Scharia, darf man nicht einfach alles immer so locker nehmen. Das ist eine Pflicht Allahs azza wa jall. Und da kann keiner kommen und sagen, ja achi, ist kein Problem, die Religion ist leicht, wie man verabredet, al-din yusr. Und dann macht man den Leuten etwas leicht, was Allah azza wa jall eigentlich nicht den Personen leicht gemacht hat. Deswegen muss man diesbezüglich sehr aufpassen. Die zweite Sache, sie haben gesagt, oh genannte Allahs. Sie wollten ihm, dass er sie ihnen ein bestimmten Behälter erlaubt, in dem man Getränke aufbewahren kann, was letztendlich dazu führt, dass es geht um alkoholische Getränke letztendlich. Und der Prophet hat ihnen sallallahu alaihi wasallam diese Sache auch verboten, denn alles, was berauscht, ist verboten. Alles, was alkoholisch ist, Getränke sind alle verboten und auch was dazu führt, natürlich logischerweise. Und die dritte Sache sagt, bitte schick uns Abu Bakr wieder zurück als ein Sklave von uns. Denn auch wenn sie den Islam angenommen haben, aber das heißt ja nicht, dass deswegen automatisch die Sklaven alle frei sind. Also wollten sie wieder zurückhaben. Dann sagte er nein, was die Sache, er hat alle drei Sachen abgelehnt. Die dritte Sache hat er gesagt, das ist ein freigelassener Allahs und ein freigelassener des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam. In einer anderen Überlieferung sagte er, er ist ein freigelassener Allahs und hiernach ein freigelassener des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam. Und diese Überlieferung ist noch schöner, weil man soll immer Allah azza wa jall alleine erwähnen. Das ist noch viel besser, als dass man ihn zusammen erwähnt mit anderen. Denn erst kommt Allah azza wa jall und danach irgendwann mal kommen seine Geschöpfe. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit Abu Bakr zufrieden sein, eine Person, die der Fitna aus dem Weg gegangen ist. Und sie hat gegen Ende ihres Lebens ein Vermächtnis hinterlassen, dass Abu Barzah ihn für ihn beten soll. Er ist in der Stadt Basra im heutigen Irak gestorben, im Jahr 51 oder 52, und hat sage und schreibe 132 Hadithe für uns überliefert über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Und einer davon ist ganz wichtig und interessant für uns. Das ist der berühmte Hadith, der uns beigebracht hat, wie wir uns verhalten dürfen oder ab wann man eine Raka'a, eine ganze Gebetssequenz im Gebet erwischt hat. Ab wann muss man eine gesamte Raka'a nachholen, wenn man zu spät gekommen ist? Und ab wann gilt diese Raka'a, die man noch mitbekommen hat? Vermöge Allah subhanahu wa ta'ala ihn belohnen. Weil das bedeutet, jeder von uns, der diesen Hadith umsetzt, und manche von uns setzen den Hadith vielleicht täglich um, er bekommt das in die Waagschalen seiner guten Taten, insha'Allah ta'ala, geschrieben. So wünschen wir es für ihn und bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum. Der Hadith, den wir uns vor uns haben, ist klar und deutlich, aber was wichtig ist für uns, ein paar Hinweise, was die Bedeutung des Hadiths angeht. Erster Hinweis ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, obwohl hier ein Muslim einen anderen Muslim getötet hat, darum geht es in diesem Hadith, oder zumindest um die Theorie, trotzdem hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam beide als Muslime bezeichnet. Und das bedeutet, dass ein Muslim, auch wenn er Sünder ist, auch wenn er sich Allah widersetzt, auch wenn er Verbotenes begeht, auch wenn er große Sünden begeht, das heißt nicht, dass er deswegen kein Muslim mehr ist, sondern wir betrachten ihn weiterhin als unseren Bruder und wir bitten für ihn, wir bitten bei Allah azza für ihn um Vergebung und Barmherzigkeit und wir vergessen ihn nicht als unseren Glaubensbruder und lieben ihn dafür, dass er Muslim ist, auch wenn er ein Sünder ist. Die zweite Angelegenheit ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns in diesem Hadith klar gemacht hat, wenn jemand einen anderen Menschen mag, aufgrund seiner Sünde. Wenn jemand einen Menschen mag, aufgrund seiner Sünde, er wird mit ihm zusammen auferstehen. Er wird, Yawm al-Qiyamah wird er sein mit ihm, als hätte er selbst die Sünde begangen. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt, es gibt vier Arten von Menschen. Und ich erwähne zwei, der Kürze liegt die Würze. Der erste ist eine Person, sie hat kein Geld, aber sie hat ein gutes Herz. Und sie sagt, wenn ich Geld hätte, dann würde ich so viele gute Taten machen, wie die Person so und so. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, beide werden die gleiche Belohnung bei Allah bekommen, subhanallah. Nur durch seine Absicht, die er hat. Die andere Person, er sagt, eine Person, sie hat kein Geld und kein Wissen, ein Frevler, ein schlechter Mensch, ein Sünder. Sie sagt, wenn ich Geld hätte, dann würde ich die gleiche Sünde machen, wie der so und so. der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, sie bekommen beide die gleichen Sünden aufgeschrieben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Seht ihr, liebe Geschwister, wie viele gute Taten wir verpassen? Wie viele gute Taten du beabsichtigen kannst mit deinem Herzen, obwohl du das gar nicht umsetzen kannst? Du kannst es ja nicht zu Hajj gehen. Sag, wenn ich könnte, ich würde es ja zu Hajj gehen. Und Allah azza wa jalla wird dir gemäß dem Hadith des Propheten die Belohnung aufschreiben dafür. Wie viele Sachen entgehen uns, weil wir uns die Sache nicht bewusst machen. Deswegen, liebe Geschwister, genauso lieben wir, genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala die Bani Israel im Koran, die Kinder Israels angesprochen hat, aufgrund ihrer Sünden, die sie begangen haben in der Vergangenheit, und deswegen werden sie mit ihnen zusammen auferweckt werden, genauso lieben wir unsere uns vorausgegangen rechtschaffenen Menschen, die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und bitten Allah azza wa jalla darum, dass wir mit ihnen zusammen auferstehen werden. Und dieser Hadith, als letzte Bemerkung, beweist, dass die Absichten im Herzen sind von unterschiedlichen Stufen, sind unterschiedlich. Manche Absicht im Sinne von Gedanken, eine bloße Vorstellung, diese Art von Gedanken, die sich nicht im Herzen manifestiert haben, für die wird man nicht zur Rechenschaft gezogen. Das sagt der Prophet auch in ganz klaren anderen Überlieferungen. Aber wenn die Absicht so fest ist, dass man jetzt anfangen will, die Sünde umzusetzen, dann Allah Azza wa Jal wird das als eine Sünde deines Herzens aufschreiben und wird dich dafür zur Rechenschaft ziehen. Denn genauso wie dein Herz Taten, deine Hände Taten begehen können, kann auch dein Herz eine Tat begehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala, wer mehr darüber erfahren will, die Gelehrten haben entsprechende Bücher viel über die verschiedenen Stufen der Absichten gesprochen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch Segen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.